Die Persönlichkeiten verschiedener Länder würdigen die unvergänglichen Verdienste der Staatsführer der DVK um die Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas. Der Generalsekretär des ZK der KP Venezuelas, der Generalsekretär der KP für Neues Jugoslawien, der Vorsitzende des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Il-Studentenkomitees und weitere Persönlichkeiten schätzen in ihren Glückwunschadressen und Briefen die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hoch, die Partei der Arbeit Koreas zur stärksten führenden Kraft für dynamische Vorantreibung des sozialistischen Werkes mit den Volksmassen im Mittelpunkt, des Werkes für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt verstärkt und entwickelt zu haben. Sie betonten, die Imperialisten und Reaktionäre setzen sich wie besessen für die Isolierung und Erdrosselung des Sozialismus ein. Aber Korea schreite unter Führung der Partei kräftig vorwärts. Genosse Kim Jong-un habe heute aus der Partei der Arbeit Koreas, die Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und aus Korea einen starken sozialistischen Staat und Atomstaat und eine Raumfahrtsnation gemacht.